Ich nehme eine bequeme, entspannte Haltung ein. Überprüfe noch einmal, ob ich mich für längere Zeit in dieser Lage wohlfühlen kann. Und schließe dann die Augen. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf meine Arme. Nun ballte ich meine Hände zu Fäusten ganz fest und spüre, wie sich auch Arm- und Beinmuskeln immer stärker anspannen. Immer stärker und stärker. Jetzt lasse ich ganz plötzlich völlig los und genieße ganz bewusst dieses Loslassen, Sicherheit und tiefreichende Ernsthaftigkeit kristallisieren sich in mir. Zwanglos richte ich mich nun auf meinen Atem, ohne diesen zu beeinflussen, und lasse mich bei jedem Ausatmen noch mehr los. Dabei bin ich ganz bei mir, ganz in mir. Ganz automatisch atme ich mich bei völlig klarem und wachem Bewusstsein tiefer und tiefer in behagliche, schläfrige Entspannung. Meine Aufmerksamkeit wandert zur Stirne. Klar und frei spüre ich in meiner Wahrnehmung deutlich, wie sie sich glättet, wie sich Ruhe und Entspannung über das Gesicht, über Kopf und Genick bis zu den Schultern ausbreitet. Weiter und weiter breitet sich tiefe Gelöstheit in mir aus, über Schultern, Arme und Hände bis in die Fingerspitzen. Bis in die Fingerspitzen. Weiter und weiter breitet sich harmonisches Fließen lassen, konzentriert von den Schultern aus, den Rücken hinab, über Beine und Füße bis in die Zehenspitzen. Bis in die Zehenspitzen. Tiefer und tiefer konzentriere ich mich auf die Struktur reinen Seins. Nun zähle ich langsam von 10 auf 1. Und lasse mich bei jeder Zahl ernsthaft in einen tieferen Bewusstseinszustand sinken. 10, 9, 8, immer tiefer in mein Inneres, 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich hinein, 4, 3, 2. Ich stelle mir nun eine dunkle, schwarzbraune Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie dieses konzentrierte Schwarzbraun zum Saturn-Symbol wird, vor diamantklarem Hintergrund. Und ich mache mich bereit, mich auf meinen Wesensanteil Saturn einzustimmen. Ich verbinde mich mit meinem Sicherheits- und Schutzbedürfnis, dem Aspekt des Alters, prinzipieller Beharrung, Ursache und Wirkung. Im körperlichen Bereich gehören Knochen, Zähne, Verhärtungen, Galle, Milz, Gelenke und die Knie dazu. Von meiner Saturn-Seite kommen Selbstkontrolle, Ordnungs- und Abgrenzungsbedürfnisse, Sicherheitsverlangen, Lebensernst und Vertiefung. Ich richte mein Bewusstsein auf Vertiefung, Selbstbescheidung, Prinzipien, Pflichten und Bindungen. Mit diesem konzentrierten Umbra-Braun des Saturn-Symbols verbinde ich viele Stufen, Winterstarre, Kälte, Krähen, Strenge und Strafe. Aus Erfahrungen lernen. Sparsamkeit, Disziplin, Verbote, Beharrlichkeit, erarbeitete Sicherheit, tiefer, tiefer, tiefer, langsam viele Stufen tiefer. Unermüdliches Streben, Tannenwald, eine knorrige, uralte Eiche, eine Einsiedelei, ein einsamer Mönch, Schweigegelübde, das Heilige. Anstrengungen, Kohlebergbau, ein Bergmann bei der Arbeit, Belehrungen und Lehrer, Hüter der Schwelle, Karma, Reaktion auf eigene Ursachen, Schicksal, Tabu. Das Dauerhafte, Ernste und strenge Gesamtstimmung. Saat und Ernte. Schwierige Bewährungsproben. Absonderung. Gründliche, harte Arbeit. Einsamkeit. Nur das Lebensnotwendige. Sparsame, kristallklare, eindeutige Formprägung. Lebensernst. Bewusstseinsverdichtung durch besondere Verpflichtungen. Schwere, schwarzbraune Farbe im scharfen Kontrast zu kristallklarer Sicht. Lebensbehauptung. Formen. Konzentrierende, strikte Grenzsetzung der Formmotive gegeneinander. Konzentrationskraft, Verantwortungsfähigkeit. Aus dieser erddunklen Farbempfindung heraus formt sich ein Bild. Es wird immer deutlicher. Wald ist dunkel. Jetzt kristallisiert sich eine karge, schroffe Berglandschaft. Kahle, herausragende Gipfel im Wechsel mit Schluchten und dunkel, düsterer Nadelbewaldung. Eiben, Tannen, Efeu, Farn, knorrige Eichen, Moose und felsige Höhlen. Diese Landschaft ist durchdrungen von einer bescheidenen, läuternden, heiligenden Schwingung. Trockene, langsam wachsende, widerstandsfähige Pflanzen, die härteste Lebensbedingungen zu erdulden vermögen. Ein tief sitzendes Wissen um Schuld und Ausgleich verlangt ausdauerndes Streben. Durch Leid zum Wissen, durch Wissen zum langen, steinigen Weg der Befreiung. Die Atmosphäre ist nördlich kühl betont und es liegt ein Geruch von Tannenwald in dieser einsamen Verlassenheit. Hier begreife ich die Höhen und Tiefen des Seins, erringe in beharrlichem Streben die verborgensten Geheimnisse, verstehe die Notwendigkeit des Lernens durch Leiterfahrung, der strengen Disziplin, das Verneinen des Überflüssigen, Ablenkenden. Ein gefährlicher, steiler Weg. Langsam, vorsichtig. Hier erfasse ich den mühevollen, jedoch geistig belohnenden Weg. Mit dem Grundsatz der Beharrlichkeit zum Gipfel der Erkenntnis. Hier lebt der alte, weise Einsiedler in mir, von dem ich durch Konzentration und Versenkung nach innen die prinzipielle Struktur meiner vergangenen Erfahrungen als Entwicklungsfolge meines Seins verstehen lerne. Verstehen lerne. Langsam wird das Bild dunkler, zieht sich zusammen zu einer erdschweren, dichten Farbempfindung. Langsam und sicher wird sie zu dunklem Braun. Stetigkeit, strebsame Beharrlichkeit, tiefste Erkenntnisse. Verlangsamung mit konzentrierter Erfassungsmöglichkeit. Desillusionisierende Wirkung. Täuschungen werden enttäuscht. Die unverbildete Wahrheit. Klar, nüchtern, realistisch. Rechtsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit, Bewusstseinsfähigkeit. Mein Maßstab zur Welt. Zeit. Schicksalsschläge beim Abweichen von der Eigenverantwortung, vom eigenen Maßstab. Schuldgefühle. Das Ende eines Prozesses. Weisheit des Alters. Das muss zum Tragen des Kreuzes. Hüter der Schwelle zum transpersonalen, spirituellen. Bewusstseinskristallisation durch ernste Prüfungen. Reaktionen auf eigene Ursachen, Rückschläge, Reduzierung, Festigung, Erstarrung. Cherubim und Seraphim, Elternrolle und Erzieher. Kräftesammlung durch Verdichtung, Verlangsamung und Beschränkung. Stoffliche Materie als deutlichste Ausdrucksform. Festlegung, Unausweichlichkeit, Notwendigkeit. Tief in meinem Inneren beuge ich mich der Verpflichtung, meinen eigenen Weg zu gehen. Wachsen durch Schwierigkeiten und ausdauerndes Arbeiten an mir selbst. Langsam und sicher, vorsichtig, die Folgen auslotend, Grundlagen festigend, sichernd. Verantwortlich für die Konsequenz. Prinzipien. konzentriert in dunkelbrauner Farbentsprechung. Von dort kommt mein Maßstab, kommt Festigung, Verantwortung, kommen Enttäuschungen, Sparsamkeit, Abgrenzung, Alter, Vertiefung und Bewahrung. Im körperlichen Bereich gehören Knochen, Zähne, Verhärtungen, Galle, Milz, Gelenke und die Knie dazu. Auch Steinbildung. Gebunden an das Prinzip von Ursache und Wirkung. Zutiefst verbunden mit der Instanz läuternden Ausgleiches, dem Saturn, bildet sich nun wieder der kristallene, klare Hintergrund hinter dem erdschwer braunen Saturn-Symbol. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht mit dunklem Punkt. 2. Dunkles Violett. 3. Tiefes Blau. 4. Tannengrün. 5. Zitronengelb. 6. Trockenes Orange. 7. Beständiges Rot. 8. Meine Wahrnehmung wandert in meine Körperlichkeit. 9. Verlässlichkeit und im Gefühl der Sicherheit. 10. Ich fühle mich in mir ruhend. Deutlich empfinde ich mich in meinem Körper, in der Verlangsamung und Verdichtung meines Seins. Mein Herz schlägt regelmäßig und ausdauernd. Methodisch richte ich meine Konzentration auf die Stirne. Deutlich spüre ich dort Klarheit und Ernsthaftigkeit. Geglättete Haut, Ruhe und Abgeklärtheit. Im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Zehenspitzen. Langlebigkeit und Stabilität. Ausdauernd und Sicherheit im Bewerten. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Hellwach, völlig klar und ganz in mir.